Geben soll vom größten Fest auf dieser Welt, die ganze Stadt wär voll. Doch ohne Dirndl, ohne Fest, stehst du auf der Wiese. Im Oktober kommt der Rest, wart nur an der Yeah.